Da nun kam der Geist Gottes über Asaja, den Sohn Obeds, und er ging hinaus, trat vor Issa und sprach zu ihm, hört mich, Issa und ihr Judäer und Benjaminiten insgesamt. Jahwe ist mit euch, wenn ihr zu ihm haltet. Wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen, wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er euch auch verlassen. Aber lange Zeit war Israel ohne den wahren Gott, ohne Priester, die es belehrten, und ohne Gesetz. Dann aber bekehrte es sich in seiner Not zu Jahwe, dem Gott Israels, und da sie ihn suchten, ließ er sich von ihnen finden. In jenen Zeiten aber gab es keine Sicherheit für die Aus- und Eingehenden, vielmehr lastete auf allen Bewohnern dieser Landstriche große Beunruhigung. Ein Volk wurde gegen das andere gestoßen und eine Stadt gegen die andere, denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Trübsal. Ihr aber, seid mutig und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Tun wird seinen Lohn finden. Als nun Issa diese Worte und die Weissagung vernahm, da ermannte er sich und schaffte aus dem ganzen Lande Juda und Benjamin und den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte, die Scheusale hinweg und erneuerte den Jahwe-Altar, der vor der Vorhalle Jahwe stand. Sodann versammelte er ganz Juda und Benjamin und diejenigen aus Ephraim, Manasse und Simeon, die als Fremdlinge bei ihnen weilten, denn es waren aus Israel eine Menge Leute zu ihm übergegangen, da sie sahen, dass Jahwe, sein Gott, mit ihm war. Und sie versammelten sich zu Jerusalem im dritten Monat des 15. Jahres der Regierung Asas und schlachteten Jahwe an jenem Tage von der Beute, die sie heimgebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie verpflichteten sich feierlich, sich von ganzem Herzen und von ganzer Seele an Jahwe, den Gott ihrer Väter, halten zu wollen, und wer irgend sich nicht an Jahwe, den Gott Israels, halten würde, der sollte getötet werden, er sei klein oder groß, Mann oder Weib. Und so schwuren sie Jahwe mit lauter Stimme und jauchzendem Ruf unter Trompeten und Posaunenschall. Und ganz Juda war voller Freude über den Schwur, denn sie hatten von ganzem Herzen geschworen und ihn mit aufrichtigem Verlangen gesucht, und so ließ sich Jahwe von ihnen finden und verschaffte ihnen ringsumher Ruhe. Ja, er setzte sogar Macha, die Mutter des Königs Esa, von der Würde als Herrin ab, weil sie der Aschera ein Schandbild angefertigt hatte. Und Esa hieb ihr Schandbild um, zermalmte es und verbrannte es im Kidron-Tel. Die Höhen wurden zwar in Israel nicht abgeschafft, doch war das Herz Asas ungeteilt sein Leben lang. Auch ließ er, was sein Vater geweiht hatte, sowie seine eigenen Weihgeschenke in den Tempel Gottes bringen, Silber, Gold und Geräte. Und es war kein Krieg bis zum 35. Jahre der Regierung Asas.